Hadith Nummer 32. Abdullah berichtete, als der Koranvers, die da glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeiten vermengen, offenbart wurde, sagten die Gefährten des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm: Und wer ist unter uns, der nicht Unrecht getan hätte? Darauf offenbarte Allah den Vers: Götzendienst ist fürwahr ein schweres Unrecht.